Guten Morgen. Wir hatten in der letzten Woche, es war ja auch fast ein Überformat, gleichsam einen Ritt quer durch die Freudsche Theorie der Traumbildung unternommen und auch durch seine Modellierung der unbewussten und der bewussten Anteile oder besser Mächte, die im Seelenleben eine Rolle spielen. Ich erinnere daran nur in Form einiger Stichworte. Ob zwar der Traum eine Wunscherfüllung darstellt, leistet er dieses nur in Form eines konflikthaften Vorgangs. Denn der unverstellte Wunsch wird vor seinem Eintritt ins Bewusstsein zensiert, sodass der manifeste Trauminhalt, den wir beim Aufwachen erinnern, eigentlich so etwas ist wie das Resultat einer Schlacht, könnte man sagen. Es zeigt sich nämlich eine individuelle Wunschdynamik, aber sie zeigt sich in entstellter Form. Und je stärker der Zensurdruck, je verbotener sozusagen, ich weiß nicht, ob das steigerbar ist, je verbotener das zurückgedrängte Begehren, desto stärker auch die Verschleierungsmaßnahmen, die das Traumbild prägen. Das war der Grundgedanke, der das Freudsche Modell durchherrscht. Eine psychische Macht muss in dieser Entstellungsarbeit, die der Traum leistet, am Werk sein, folgert Freud. Eine Macht, ich zitiere nochmal, eine Macht, die einerseits die psychisch hochwertigen Elemente ihrer Intensität entkleidet und andererseits auf dem Wege der Überdeterminierung aus minderwertigen neue Wertigkeiten schafft, die dann in den Trauminhalt gelangen. Wenn das so zugeht, schreibt Freud weiter, so hat bei den Traumbildern eine Übertragung und Verschiebung der psychischen Intensitäten der einzelnen Elemente stattgefunden, als deren Folge die Textverschiedenheit von Trauminhalt, manifestem Trauminhalt und Traumgedanken, der drinsteckt, aber in verborgener Form, erscheint. Der Vorgang, den wir so supponieren, weiter Freud, ist geradezu das wesentliche Stück der Traumarbeit. Er verdient den Namen Traumverschiebung. Traumverschiebung und Traumverdichtung sind die beiden Werkmeister, deren Tätigkeit wir die Gestaltung des Traumes hauptsächlich zuschreiben dürfen. Ende des Zitats. In der Traumdeutung unterscheidet Freud dann im weiteren Verlauf des Buches insgesamt vier Mechanismen. Im Zitat werden zunächst unterschieden Traumverschiebung, Traumverdichtung, auch das Stichwort Überdeterminierung ist gefallen, das wir beim letzten Mal ja auch genauer angesehen haben. Insgesamt unterscheidet Freud vier Mechanismen, mit denen der Traum arbeitet, um sozusagen wie ein Dach oder Deckel, eine kompakte Oberfläche oberhalb der latenten Dynamik des unbewussten Erinnerungsdruck zu erzeugen und so dem bewussten Erinnern eine manifeste Bildkomposition anzubieten. Neben der Verschiebung, Akzentverschiebung, erinnern Sie sich, insofern passt das auch zu dem Bild mit den Intensitäten, neben der Verschiebung und der Verdichtung sind dies die symbolische Ersetzung von bedeutsamen Elementen, also regelrechte Eintauschung, sowie die sogenannte sekundäre Bearbeitung, eine unwillkürliche Ergänzung und Modifikation des Traumes beim Erwachen und Bewusstmachen. Alle diese Maßnahmen und natürlich auch ihr Resultat, die aus beiläufigem montierte, aber im Grunde hoch aufgeladene, bizarr wirkende Szene des Traums, zeigen, dass das Träumen alles andere als beliebig erfolgt. Nichts ist hier belanglos, beziehungsweise gerade hinter den entstellten und irgendwie belanglos und zusammenhanglos erscheinenden, entstellten Elementen steckt, vorhin hatte ich dramatisierend gesagt, eine Schlacht, also etwas präziser und etwas angemessener wäre die Formulierung, die Freud oft verwendet, steckt dahinter eine aufwendige Kompromissbildung zwischen Triebwunsch und Zensur. Wir hatten uns angesehen, wie Freud sich die verschiedenen beteiligten Instanzen oder Orte oder Schauplätze dieser Traumbildung vorstellt. Zur Erinnerung nochmal dieses Schema. Er entwickelt vor dem Hintergrund seiner Traumtheorie, insofern wird sie, wie in der Einleitung versprochen, paradigmatisch für den theoretischen Zugang zum Seelenleben überhaupt. Er entwickelt vor dem Hintergrund seiner Traumtheorie dieses Grundmodell, dessen äußerste Pole sind einerseits die Wahrnehmungen, W, hier, andererseits das Handeln, auf dieser Seite, das wir mehr oder weniger bewusst vollziehen. Eindrücke erreichen uns, das ist einer der umstürzenden Perspektivwechsel, die Freud mit diesem Modell anbietet, nicht etwa über die Pforte unseres Bewusstseins, wie man vielleicht denken würde, so in einer philosophisch-erkenntnistheoretischen Tradition geschult, sondern sie werden ohne Bewusstsein aufgenommen und sedimentieren sich als Erinnerungen und sie erreichen das Bewusstsein nicht in jedem Fall, sondern nur nach Auswahl. Und diese Auswahl geschieht in einem vorbewussten System, wie Freud das vorsichtig nennt, hier, dem Ort der Zensur. Das war das Bild, das er angeboten hat, wie der Schriftsteller, der seine Texte durchschleusen muss durch einen kontrollierenden Zensurblick, operiert dieses Vorbewusste an der Schwelle zum Bewusstsein. Das war der Ort des Zensuraktes, können wir mit Freud auch sagen, denn Sie erinnern sich, für Freud ist die Traumbildung ja ein psychischer Akt unter Akten, die auch beim psychisch Kranken die Symptombildung oder das beim Gesunden wie beim Kranken sich bewusst machen von etwas und das bewusste Erinnern jeweils Akte sind. Dem System Vorbewussten, so wie Freud das abkürzt, VBW, vorgelagert ist das System UBW, das Unbewusste, hier. Nach Freud diejenige Instanz, in der wir das Motiv zur Traumbildung, also die Wunschregungen und auch die dazugehörigen Antriebsenergien vermuten können. Der Primärvorgang, der sogenannte Primärvorgang im System UBW, im Unbewussten, strebt nach Abfuhr und stellt eine Wahrnehmungsidentität, ein Befriedigungserlebnis her. Der Sekundärvorgang im System Vorbewusstes, VBW, übt Hemmung aus und ist darauf gerichtet, eine gedanklich kontrollierbare und sozial kommunizierbare Identität herzustellen. Eine Ich-Identität, also Freud wechselt die Terminologie später und verschiebt dieses Modell auch noch, das muss man gar nicht so weit ausbuchstabieren, der Grundgedanke ist wichtig. Und dieser Sekundärvorgang, das was hier ansetzt, eben dieser Zurichtungsvorgang, ist einer, der so beschaffen ist, dass er Unlust akzeptiert. Damit löst sich auch das Paradox, wie kann es denn zum Beispiel zu Albträumen kommen? Wie kann auch ein Krankheitssymptom entstehen, das ja auch in der Regel keineswegs angenehm ist? Also die Zensur oder dieser sekundäre Prozess, der sich hier dem auferlegt, was hierher kommt, aus Freuds Sicht, ist einer, in dem Unlust akzeptiert werden kann und sozusagen eingebaut wird in die Sensation, die dann bewusst werden kann. Auch tagsüber durchqueren unsere Wahrnehmungen immer erst das Unbewusste, bevor sie handlungswirksam werden und hinterlassen dort gleichsam ihre Spur, weswegen wir sie von dort her im Prinzip auch später erinnern können. Auch das ist wichtig, macht man sich nicht so klar, wenn man jetzt stark auf den Traum achtet. Diese Richtung gilt auch für unser Wacherleben. Dieser Punkt ist natürlich wirklichkeitstheoretisch interessant. Im Wachen setzt sich der psychische Vorgang im Zweifel in analoger Richtung angefangen haben, aber sozusagen nach vorwärts fort. Und das unterscheidet natürlich dann wiederum den bewussten Wachzustand vom Schlafen und Träumen. Wir verhalten uns im Wachen zu der Welt, die uns beeindruckt. Im Schlaf hingegen ist das anders und im Schlaf kann die Zensurschranke absinken. Dann dringt mehr als tags aus dem Unbewussten ins Vorbewusste hinein. Aber die psychische Erregung nimmt auch, wie Freud beschreibt, Zitat nochmal, einen rückläufigen Weg. Anstatt gegen das motorische Ende des Apparats hin, nach vorwärts sozusagen, raus in die Welt, pflanzt sie sich gegen das Sensible fort und langt schließlich beim System der Wahrnehmungen an. Das ergäbe im Modell gesprochen so eine Art Rückwärtsrichtung, Umkehrrichtung. Heißen geht die Richtung, nach welcher sich der psychische Vorgang aus dem Unbewussten im Wachen vorsetzt, schreibt Freud weiter, die Progrediente, die nach vorne gehende, so dürfen wir vom Traum aus sagen, er habe regredienten Charakter. Eines Zitats. Die in den Wahrnehmungsbereich gleichsam durch das Unbewusste zurückströmende Energie erklärte uns also letztlich, warum wir nachts, und zwar wahrscheinlich um nicht durch das Rumoren unserer Bedürfnisse wach zu werden, unwillkürliche halluzinatorische Träume haben, die nicht nur wie das bewusst vollzogene Auffinden von Erinnerungsspuren stattfinden, sondern sich wie regelrechte, spontan auftauchende Sinneseindrücke ausnehmen. Eindrücke, denen wir quasi wie unseren Eindrücken im Wachen ausgeliefert sind, während wir, wie gesagt, im Normalfall tatsächlich weiterschlafen. Der Traum ist der Hüter des Schlafs, heißt es bei Freud. Was diesen Punkt angeht, also diesen Effekt des Weiterschlafenkönnens trotz Traum, aber im Grunde auch aufgrund von Traum. Der Traum ist der Hüter des Schlafs. Und in einem kurzen Zitat, das nochmal eine Art kompakte Zusammenfassung bietet, erläutert er das so. Zitat: Der Traum schafft eine Art von psychischer Erledigung für den Unterdrückten oder mit Hilfe des Verdrängten geformten Wunsch, indem er ihn als erfüllt hinstellt. Er genügt aber auch der anderen Instanz, indem er die Fortsetzung des Schlafs gestattet. Zitat Ende. Dieses ganze Schema hier wirkt, wie auch die Bezeichnung psychischer Apparat, etwas eckig. Klar machen muss man sich aber, worauf das Freudsche Modell trotz des Namens Apparat letztlich abzielt. Das hat man in den Zitaten vielleicht jetzt auch nochmal besonders deutlich rausgehört, nicht natürlich auf eine mechanische Apparatur, jetzt im Sinne irgend so eines Kessels oder wie auch immer, in dem da sich Kräfte aufbauen, sondern auf einen in vielerlei Hinsicht sehr viel beweglicheren Kräftehaushalt, in dem sich psychische Energien verteilen, umverteilen, an Eindrücke heften, diese besetzen und in druckvoller Bewegung halten. Diesen Aspekt hatte ich in der vergangenen Vorlesung nur angedeutet. Freud denkt sein Modell des psychischen Apparats in hohem Maße fluid. Und wie immer nun wohl diese eigenartige dynamische Physik beschaffen sein mag, die er sich dazu gedacht hat, wir dürfen schon annehmen, dass es nur eine Möglichkeit ist, das sozusagen in einem physikalischen Sinne als System von Drücken, die man quasi ausrechnen könnte, vorzustellen. Vieles spricht auch dafür, das stärker so zu interpretieren, dass in diesem Apparat nicht eine einfache Kausalfolge oder irgendwas Berechenbares in dem Sinne stattfindet, sondern eher eine offene Steigerungsdynamik greift. Eine Dynamik, die einer komplexen Ökonomie von wechselwirkenden Kräften gehorcht, die ja auch permanent von außen stimuliert werden, sodass es also eher ein offenes System wäre. Und diese Kräfte handeln dann gleichsam aus, was über die Schwelle des Bewusstseins tritt. Ist ein Traumbild intensiv, kann man aber eben folgern, so war es heiß umkämpft und wird dann gleichsam vom Unbewussten und der Zensur letztlich gemeinsam mit Macht vertreten. Also dieser Kompromiss, auf den sich die beiden dynamischen Pole eingerichtet haben oder eingelassen haben, wird dann gemeinsam vertreten gegen Irritationen, zum Beispiel auch eben gegen die Intervention des Arztes gegebenenfalls. Ich stelle mir vor, schreibt Freud, dass der bewusste Wunsch nur dann zum Traumerreger wird, wenn es ihm gelingt, einen gleichlautenden Unbewussten zu wecken, durch den er sich verstärkt. Auch so kann man das Modell lesen. Wie kommt es denn dazu, dass bestimmte bewusste Wünsche bedeutsam sind, intensiv sind und andere nicht? Auch das erklärt sich im Modell dadurch, dass da etwas verstärkend hinzutritt, sich das sozusagen auflädt. Es geht also in dem Modell um etwas dynamische und um sich verstärkende Intensivierungen, Energieflüsse oder etwas dergleichen. Die Intensität der Traumeindrücke richtet sich ganz nach deren psychischem Sinn. Und neben den entzifferbaren Verschiebungen und Verdichtungen und Ersetzungen in den Trauminhalten lässt sich insofern auch in energetischer Hinsicht lesbar machen. Also auch die Intensität der Traumeindrücke, dieses Relief sozusagen von wichtig und unwichtig, kann man lesen, deuten. Nicht nur die Traumbilder als Bilder in ihrer möglichen, in den möglichen semantischen Verweisketten, sondern auch die Frage der Intensitäten, des deutlich Hervortretens oder des eher verwischt und verhuscht sozusagen randständig Erscheinens und dergleichen. Das hatten Sie in Teilen auch schon an den kleinen exemplarischen Analysen Irmas Injektion oder auch die Sache mit der botanischen Monographie auch so ein bisschen rausgehört. Wie auch ein Leitfaden, das assoziierend sein kann, was ist sozusagen, was drängt sich auf, was ist stark in diesen Traumbildern und was eher nicht. Wo alles besonders deutlich und besonders hartnäckig und unverrückbar scheint, da geht es sozusagen und notfalls gegen das Widerstreben des Patienten lang und weiter. Soweit nochmal im Rückblick und in gewisser Weise auch als Zusammenfassung. Schieben wir jetzt alle weiteren Einzelheiten beiseite, die Freuds Traumdeutung an technischen Details noch näher entfaltet. Da gäbe es noch eine Menge zu sagen. Klammern wir das aber aus und klammern wir auch die Frage aus, welche Erweiterungen das Modell des psychischen Apparates im Laufe von Freuds späteren Arbeiten noch erfahren hat. Das sind erhebliche Veränderungen, ich habe es ein paar Mal angedeutet. Also es wird auch umgeschaltet, was die Bezeichnung angeht. Es geht dann um Über-Ich, Ich und Es. Freud erweitert aber auch den Deutungshorizont, sofern er sich auch auf Kultur im Ganzen und auf Beziehungsgefüge, nicht nur auf die individuelle psychische Struktur bezieht. Klammern wir das alles mal aus. Ich glaube, diese auch sozusagen wirklichkeitslogische Perspektive, die uns interessiert, kann man schön und klar zunächst mal an diesem Theoriestand der Traumdeutung rausarbeiten. Wechseln wir jetzt die Ebene und fragen nun noch einmal ausdrücklich nach dem, was uns vor dem historischen Vergleichshintergrund, den wir jetzt haben im Laufe der Vorlesung, an Freuds Traumtheorie ja eigentlich interessieren muss. Wie ist es aus der Perspektive dieser an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandenen Traumwissenschaft um die Unterscheidung von Traum und Nicht-Traum bestellt? Wie sieht denn nun Freud, den wir jetzt so genau studiert haben, die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit? Oder noch allgemeiner gefragt und von Freuds eigener Perspektive etwas abgelöst, was für einen Stellenwert des Traumes im Hinblick auf das Reale etabliert die Psychoanalyse? Und was für ein Verhältnis von Traum und Wirklichkeit stellt sie her? Als Theorie, als die wir sie bisher vorwiegend betrachtet haben, aber auch als eine menschenbehandelnde Praxis. Beantworten wir diese Fragen zunächst auf der Ebene der Freudschen Texte oder des Freudschen Textes, sofern wir ihn besichtigt haben. Der Traum ist für Freud, das kann man wahrscheinlich sagen, gerade wenn Sie sich erinnern auch an die historischen Vergleiche, bis hin zu diesen anthropologischen Herangehensweisen, wo in gewisser Weise entweder auf dieser medizinisch-organischen Ebene nach irgendwas im Gehirn gesucht wurde, was uns den Traum hundertprozentig erklärt, einfach als Körpervorgang unter Körpervorgängen, oder aber im kulturell tradierten Material gestöbert wurde, in einer methodisch etwas unklaren Weise, immer unter dem Vorzeichen, aber eben auch, der Traum ist sowas wie ein täuschender Effekt oder dergleichen, also auch durchaus in der kartesisch-kantischen Tradition. Gemessen daran kann man sagen, der Traum ist für Freud auf eine neue Weise real. Freuds Traumwissenschaft nimmt den Traum als Objekt radikal ernst. Er geht nicht nur davon aus, dass es Träume gibt, sondern er geht davon aus, dass wir einen eigenen methodischen Zugriff entwerfen müssen, der Realität, der spezifischen Realität des Traums gerecht zu werden. Und er entwickelt, das haben wir ja gesehen, eine sehr elaborierte Konzeption, wie dieser spezifische Zugriff aussehen könnte. Der Traum ist nach Freud nicht nur ein Phänomen, das zum Leben oder zum Schlaf nun einmal hinzugehört, sondern tatsächlich etwas, das in die Welt unserer Sinnzusammenhänge hineingehört, beziehungsweise in diese einbezogen werden kann und in gewisser Weise auch zu vielem den Schlüssel liefert. Was wir aus der bloß wachbewussten Perspektive so gar nicht angemessen erfassen können. Oder gar, man muss es mal anders ausdrücken, aus der so bloß am Modell des Wachbewusstseins orientierten Perspektive. Der Traum ist ein Akt, hieß es ja immer wieder, ein bedeutungsvoller Akt, ein spezifischer Typ von Handeln, dessen reale Bedeutung freilich erst kunstfertig erschlossen werden muss und nicht etwa offen zutage liegt. Dieser Ansatz Freuds erinnert ein wenig, zum Beispiel, großer historischer Sprung zurück, an Artemidor. Ein Experte, Sie erinnern sich, musste auch dort die andere Wirklichkeit des Traumes erschließen und die Traumsprache übersetzen, damit wir wissen, was der Traum bzw. die Seele bei Artemidor, die durch ihn eben zum Individuum spricht, was er tatsächlich sagen will, beziehungsweise was diese Seele tatsächlich sagen will und was diese Seele jenseits dessen, was uns bewusst ist, weiß. Freilich ist die Lage der modernen Traumwissenschaft Freuds, übrigens auch eine Erfahrungswissenschaft, auch das ist eine gewisse Parallele. Sie erinnern sich, Artemidor hatte ja so klar Stellung bezogen in Bezug auf den erfahrungswissenschaftlichen Charakter seiner Deutungskunde oder Deutungsdisziplin. Freilich ist die Lage der modernen Traumwissenschaft Freuds um einiges komplizierter als die Lage in der empirischen Traumkunde des Artemidor gewesen ist. Dem Mediziner Freud geht es ja nicht um den Traum von jedermann, der Auskünfte enthält, die man im Hinblick auf seine eigenen Zukunftsfragen lebenspraktisch nutzbar machen kann oder auch nicht, aber es wäre dumm, wenn man es nicht täte. Sondern es geht Freud um die Träume des neurotischen Patienten, eines Kranken also, der nicht etwa eine vorhandene Wirklichkeit um ein bestimmtes zusätzliches Wissen erweitern will, sondern der selbst seinen Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren fürchtet, der an der einen Wirklichkeit in gewisser Weise irre geworden sein mag und durch eine Therapie Wege sucht, zu dieser Wirklichkeit zurückzufinden. Der Traum gilt also bei Freud nicht einfach als etwas, das Auskünfte gibt über eine andere Wirklichkeit, eine andere unter mehreren Wirklichkeiten, eine andere Wirklichkeit, die der vorhandenen Wachwirklichkeit zur Seite tritt, sondern der Traum hilft, das Verhältnis zur einen Wirklichkeit zu klären, jedenfalls mittelfristig. Und diese eine Wachwirklichkeit des Kranken ist dann eine, in der sein Verhältnis zu dieser einen Wachwirklichkeit und sein Verhältnis zu anderen Menschen permanent in Gefahr ist oder in Frage steht. Der Traum bei Freud muss also in Sachen Wirklichkeit sehr viel mehr leisten als der Traum bei Artemidor. Er erweitert nicht nur einfach unsere Erfahrungsperspektive um eine andere Form der Erfahrung, er ist vielmehr Prüfstein und Klärungsinstrument, um auf den Boden einer gesunden Realitätserfahrung zurückzufinden. Der Traum der Psychoanalyse stellt damit nicht einfach eine andere Erfahrung, sondern eine Grenzerfahrung dar, die bestimmte Auskünfte aus dem schwankenden Untergrund unterhalb jenes Bodens der Realität zu vermitteln verspricht, just um der Stabilisierung dieses Bodens willen. Sie merken, da haben wir schon eine andere und doch auf eine Realität hin orientierte Grundperspektive im Freudschen Ansatz. Freud selbst spricht an diesem Punkt, also wenn es um die Stabilisierung dieses Bodens, der aber auf dem Spiel steht, in der Behandlung und in der subjektiven Perspektive des Kranken, in gewisser Weise auch natürlich in der Perspektive der Gesellschaft, die sich mit dem Kranken konfrontiert sieht. Der Kranke gefährdet ja auch die eine Realität, die wir für die gesunde und die normale halten. Freud spricht an diesem Punkt vom Realitätsprinzip, das sich im Laufe der Kur, dank der Traumdeutung, gegen das vom Patienten zunächst ja aktiv verteidigte Gehäuse der Erkrankung durchsetzt. Wendet man diesen Terminus jetzt nochmal zurück auf die Wirklichkeit des Traumes auf der anderen Seite, die Freud ja auch zugesteht, die er untersucht, die ihn fasziniert, dann müsste man wiederum auch sagen, die Erkrankung wäre also ein Stück weit unrealistisch. Sie wäre zwar real, aber unrealistisch bezogen auf die Erfordernisse, die das Realitätsprinzip stellt. Natürlich stellt sich auch die Krankheit zum Druck des Realitätsprinzips. Sie ist auch eine Form von Antwort. Aber sie ist in sozialen Begriffen gefasst eine unrealistische Antwort. Sie wäre ein Gehäuse aus unerfüllten, entstellten, verfremdeten Wünschen unter dem Druck eben einer im Laufe des Erwachsenwerdens mehr oder weniger erfolgreich ansozialisierten, vorbewussten Zensur, die auch, denn auch die psychoneurotischen Symptome müssen ja letztlich, wie die Albträume, als Wunscherfüllungen des Unbewussten aufgefasst werden. So gesehen ist auch das im Traum Erlebte keinesfalls in einem einfachen Sinne, auch wenn der Traum real ist und das Kranksein auch ein realer Zustand ist, ist doch das im Traum Erlebte keinesfalls in einem einfachen, ich sage mal vergleichsweise entspannten Sinne, wie vielleicht bei Artemidor, nur einfach wie etwas Reales real. Sie merken, komplizierte Angelegenheit, Freud schachtelt das ineinander sozusagen. Wir müssen, was die Klärung dieser Redeweise vom Realitätsprinzip angeht, überhaupt sozusagen die latente Wirklichkeitstheorie Freuds, uns etwas anstrengen und das etwas genauer auseinandernehmen. Zu diesem Punkt, das im Traum Erlebte hat seine Realität, aber es ist trotzdem nicht wie das reale Real, ein Zitat. Ins Nachtleben scheint verbannt, schreibt Freud, was einst im Wachen herrschte, als das psychische Leben noch jung und untüchtig war, etwa wie wir in der Kinderstube die abgelegten Waffen der erwachsenen Menschheit, Pfeil und Bogen, wiederfinden. In den Psychosen werden diese sonst im Wachen unterdrückten Arbeitsweisen des psychischen Apparats sich wiederum Geltung erzwingen und dann ihre Unfähigkeit zur Befriedigung unserer Bedürfnisse gegen die Außenwelt an den Tag legen. Da hätten wir ein Angebot, dieses real, aber nicht im realen Sinne real zu deuten. Und in der Tat ist es ein Strang, der Freuds Theorie durchzieht. Die Verzeitlichung dieser Differenz. Es sind so anachronistische Lösungen, anachronistische Elemente, die im Traum wie auch in der Neurose wiederkehren. Und insofern sind sie real, aber auch nicht real. Also sozusagen unzeitgemäß. Freud zwingt uns im Ganzen zu einer gestaffelten Wirklichkeitstheorie. Die Realität, das wäre primär das, was sich der einfachen Wunscherfüllung entgegenstellt und jene großartigen Umwege erzwingt, die wir Seele und Bewusstseinsleben nennen. Jene psychische Innenarchitektur also aus Zensur bewährter Bewusstseinsschwelle und einerseits unbewusster, andererseits bewusst abgelegter Vergangenheit, in die sich unser Gedächtnisapparat aufteilt, oder bewusst zugreifbarer Vergangenheit, in die sich unser Gedächtnisapparat aufteilt, sie ist in erster Linie Tribut an eine Realität, mit der wir uns abfinden müssen, ohne sie zu haben. Also es ist Arbeit, in diesem Sinne in der Realität zu leben. Und wir leisten durch den Aufbau und durch die Betätigung dieses psychischen Apparats sozusagen permanent ein Tribut an dieses Realitätsprinzip, wie Freud es eben nennt. Ein Realitätsprinzip, von dessen Fesseln das Subjekt sich durch Schlaf und Traum in Teilen zu befreien sucht. Aus dieser Sicht stünde der Traum genau auf der Grenze zwischen einer äußeren Realität, nicht unbedingt die sichtbare äußere Welt, sondern eher die pragmatisch widerständige, sozusagen die störende äußere Realität, diejenige, an der unsere Wünsche scheitern. Also real ist nicht nur, was wir wahrnehmen können, sondern real aus Freudscher Perspektive wäre alles, woran Wünsche scheitern können oder was Wünsche scheitern macht. Also der Traum säße auf der Grenze zwischen einer in diesem Sinne äußeren Realität und einer phantasmatischen Innerlichkeit, die sozusagen unterhalb aller erworbenen Charakterzüge hartnäckig unrealistisch sein kann und möchte, die also diese äußere Realität auf der Linie ihrer eigentlichen Wünsche sozusagen kindlich verkennen kann oder verkennt. Wenn man das jetzt, wie gesagt, nicht mitschreiben, wieder so eine behelfsmäßige Zeichnung, irgendwie zeichnen wollte, diese erste mögliche Lesart des Verhältnisses oder der Positionierung des Traums, sagen wir mal, wenn also da die Rede ist vom Realitätsprinzip, hätten wir dann die Außenwelt. Freud verwendet da häufig diese Metaphorik von innen und außen. Und wir hätten hier, sage ich mal so, so etwas. Wie eine Wirklichkeit, also man könnte das natürlich jetzt also rundmöchtig sich machen, ja, wie dieses Apparatbild, das war ja eher so kastenförmig angelegt. Wir hätten jetzt also ein Innen und hätten diesen konfliktuösen Prozess hier an dieser Linie. Im Idealfall gibt es keine großen Differenzen zwischen dem, sage ich mal, was sich im Traum zeigt oder lesbar machen ließe. Also der gedeutete Traum wäre wahrscheinlich in seinen einzelnen Windungen und Lösungen und Verwerfungen hineininterpretierbar in diese oder hineinerzählbar in diese Realitätslinie oder Wirklichkeitslinie, die sich hier abzeichnete. Wir hätten den Traum also irgendwo hier als operatives Phänomen in dieser Zone. Er wäre aber eben deutbar in diese Richtung. Ich weiß nicht, etwas behelfsmäßiges Bild. Wichtig ist, dass der Traum hier eine Art Schwellenphänomen ist, dass wir uns aber jedenfalls ein Stück weit nach innen bebildern müssten, wenn wir jetzt hier so ein räumliches Modell wählen. Denn hier, ich sag mal so, in diesen Bereichen spielt sich die Deutungsarbeit ab. Das könnte ja, sag ich mal, auch irgendwie etwas reibungsvoller zugehen hier mit diesen Windungen. Sehr behelfsmäßiges Modell, ich wüsste auch gleich wieder aus. Auf der anderen Seite ist es ja aber gerade die Leistung Freuds, auch die inneren Notwendigkeiten und Wahrheiten sozusagen unseres Wunschlebens gerade nicht als bloße, wegerzogene, wegerziehbare Illusionen, sondern als Mächte, als Realitäten eigener Art anzuerkennen. Auch der Trieb ist real. Er ist sogar so real, dass er im Medium des Traums uns über die Art und Weise unserer Realitätserfahrung und die Realitäten unseres Handelns und unserer Weltwahrnehmung ganz neue Aufschlüsse geben kann. Nehmen wir noch einmal den Traum von Irmas Injektion und den in diesem Traum versteckten Ehrgeiz und die Versagensängste des Arztes Freud. Sie erinnern sich. Erscheint dieser latente Sachverhalt nach erfolgter Deutung nicht mindestens genauso real wie die naive Vermutung, der Traum sei belanglos und nur ein nichtssagendes Gemisch von Tageseindrücken. Das Unbewusste ist das eigentlich reale Psychische, uns nach seiner inneren Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt und uns durch die Daten des Bewusstseins ebenso unvollständig gegeben wie die Außenwelt unserer Sinnesorgane, heißt es in der Traumdeutung. Das war ein Zitat. Das Unbewusste ist das eigentlich reale Psychische, ebenso unvollständig gegeben, ebenso real, könnte man vielleicht sogar sagen, wie die Außenwelt unserer Sinnesorgane. Damit ergäbe sich dann im Grunde das folgende Bild. Der Traum operiert nicht einfach an einer Grenze zwischen Wirklichkeit und unwirklichem Inneren, sondern an einer Art doppelter Umschlagstelle. Denn da gibt es auch noch eine Grenze zu einer Realität nach innen. Wir haben hier also eine Grenze oder vielleicht eine Grenzzone zwischen zwei Realitäten vor uns. Eine Grenze zwischen in die eine Richtung der innerpsychischen Realität des Trieblebens und in die andere Richtung dem Realitätsprinzip der Außenwelt. Das wäre also hier im Grunde nochmal, in ähnlicher Weise zu vervollständigen. Und jetzt ist die Frage, haben wir hier nicht nochmal so eine Linie? Und wir hätten dann nochmal eine Unterscheidung zwischen dem manifesten Traum und dem Traumgedanken. Also hier, da könnte man jetzt wahrscheinlich trefflich irgendwelche Müsterchen dazwischen zeigen, ist offensichtlich eine prekäre, prozesshafte Zone, in der aber zweierlei kollidiert, dass in der freudschen Begrifflichkeit auf verwandte Weise als real oder als zwingend beschrieben werden kann. Der Traum stünde mit dieser doppelten Orientierung hier in einer nicht unähnlichen Position da, wie das Denken und das Bewusstsein auch. Was im Wachen wie im Schlaf freilich unter verschiedenen Bedingungen geleistet werden muss, ist eine Kompromissbildung, die einer bestimmten Logizität gehorcht, die in der Lage ist, Ordnung zu stiften zwischen den herandrängenden inneren Bedürfnissen und den äußeren Erfordernissen, auf die wir unsere ursprüngliche, ungebremste kindliche Begehrensstruktur in Teilen natürlich umzulenken gelernt haben, sodass wir an der Maßstäblichkeit der äußeren Wirklichkeit für das uns bewusste Leben normalerweise keinen Zweifel haben und im Gegenteil wegdrängen, was uns an ureigensten, befremdlichen Regungen und Verhaltensweisen manchmal unwillkürlich zu unterlaufen pflegt und auf einen solchen unbewusst motivierten Begehrenskompromiss hindeutet, der hier möglicherweise auch im Sinne einer Vorgeschichte zugrunde liegen mag und aktualisiert werden kann. Also, philosophisch gesprochen könnte man sagen, ontologisch und normativ gibt es sozusagen eine Vorentscheidung für diese Seite von der apparativen Struktur, mit der wir sie zu tun haben, kann man aber nicht ohne weiteres, also ontologisch, auf die eine oder andere Seite das Gewicht legen. Für Freud sind also die Traumszenen, anders als für andere Therapeuten seiner Zeit, nicht einfach Fantasien oder physische Begleitumstände eines Leidens, in dem die Patienten im Falle einer Seelenkrankheit sich tendenziell immer weiter von einer einen Wirklichkeit entfernen. Für die Psychoanalyse ist vielmehr die Traumszene immer auch der Schlüssel zu einer inneren Realität, zu der der Patient sich konsequent, wenn auch unbewusst, verhält, indem er sie mit der Realität der anderen und der Außenwelt um den Preis eines bestimmten Traumes oder auch um den Preis eines neurotischen Symptoms zu vermitteln sucht. Halten wir diese Sicht der Dinge fest. Träumen ist eine Form des Erinnerns. Und es ist, wie auch das bewusste Erinnern oder die bewusste Entscheidung, das Denken etc., in die Zwischenstellung zwischen den realen, mächtigen Erfordernissen des Systems Unbewusstes und den nicht im selben Sinne realen, aber mindestens ebenso mächtigen und normativ sozusagen als Sollwert, als Realität im sozialen Raum eingehängten Erfordernissen der Außenwelt gestellt, die uns das System Vorbewusstes, die Zensur, in unser Bewusstsein sozusagen hineinübersetzt. Ich denke, mit dieser Fassung werden wir der impliziten Freudschen Wirklichkeitstheorie im Hintergrund seiner Traumtheorie und seiner Sicht auf die Differenz von Traum und Wirklichkeit vorläufig durchaus gerecht. Also es ist jetzt ein Deutungsversuch. Wenn Freud hier wäre, würde er möglicherweise, also vor allem der ältere Freud, würde einiges an Modifikationen einfordern. Und vielleicht fände er das überhaupt philosophisch illegitim, da so viele Relationen auch nochmal allgemeinerer Art herzustellen. Aber ich glaube, jetzt in der Reihe dieser Differenzfigur, die uns interessiert haben, könnten wir das zunächst mal so halten. Man könnte natürlich die beiden Ebenen des Traums, also die manifeste und die latente, jetzt jeweils auf die jeweiligen Seiten hin orientiert denken oder sich so zwei Säumchen, die so ineinander gehen, sich vorstellen. Nun möchte ich, nachdem ich das alles so kompakt und hoffentlich plausibel vorgestellt habe, gleichwohl zwei sehr unterschiedliche Richtungen vorstellen, in der die Freudsche Traumtheorie, aber auch seine vom Paradigma des Traumes herkommende Konzeption des seelischen Apparates und der konflikthaften Konzeption von einer potenziell mehrdeutigen, mehrfachen Wirklichkeit, man könnte sagen, kritisiert worden ist, man kann aber auch sagen, weiterentwickelt wurde oder sogar überschritten wurde. Man könnte tatsächlich auch sagen, diese beiden Pfade, die jetzt interessant sind, wenn man jetzt eben nicht die schlüssige Seite dieses Freudschen Ansatzes, sondern eben auch die vielen Fragen, die er aufwirft, in den Blick nimmt. Man könnte auch sagen, auf diesen beiden Pfaden wurde Freuds Theorie jedenfalls in vielem im Grunde komplett umgekrempelt. Und es entsteht auch aus philosophischer Perspektive, entstehen neue und andere Lösungen für diese Frage nach der Unterscheidung von Traum und Nicht-Traum oder Traum und Wirklichem. Sowohl die eine Denkrichtung als die andere möchte ich also versuchen vorzustellen und ich möchte sie auch wiederum am Leitfaden unserer Frage nach dem Traum aufschlüsseln. Von Freud aus über Freud hinaus sozusagen. Wir bleiben also dabei auch bei unserer bisherigen Perspektive. Ich möchte bei dem vielen, was ich darstelle, jetzt trotzdem nicht ganz allgemein Fortwirkungen und Weiterungen der Psychoanalyse vorstellen oder diskutieren, sondern eben den Akzent widerlegen auf weitere Traumtheorien, die auch wiederum ergiebig sind unter philosophischer Perspektive im Blick auf das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit. Bevor ich diese beiden Perspektiven, die man auch als zwei gravierende Richtungen von Einwänden gegen das Freudsche Modell verstehen kann, bevor ich die vorstelle, möchte ich jetzt in diesem Sinne, also um klarzumachen, was ich jetzt tue, noch einmal zwei Vorentscheidungen deutlich machen, also sozusagen zwei Nebenbemerkungen platzieren. Das eine habe ich eben schon angedeutet. Dadurch, dass das Thema Traum und Wirklichkeit und vielleicht auch jetzt so etwas distanziert gesprochen, das philosophisch Interessante, also das, was sich philosophisch aus philosophischer Perspektive auf grundsätzlicher Ebene in den Theorien ändert, in den Mittelpunkt rücke, treffe ich Vorentscheidungen, auch indem ich das jetzt auf diese beiden Richtungen hin zuspitze. Das heißt, ich lasse weg. Freuds Traumdeutung und die Psychoanalyse überhaupt haben eine ungeheure Wirkung entfaltet, die darzustellen mehr und anderes erfordern würde, als was ich hier in dieser Vorlesung jetzt mit den wenigen verbleibenden Sitzungen noch tun werde. Es ist tatsächlich ja eine ganze Wissenschaft namens Psychoanalyse entstanden, die sich auch bald in diverse, äußerst unterschiedlich ausdifferenzierte Schulen verzweigte. Und es gibt auch in den nichtmedizinischen Fächern, in den eher textinterpretativen Fächern, eine ungeheure Resonanz auf Freuds Arbeit. Also diese Form von Hermeneutik, von Deutungsarbeit, die er für die Seele entwickelt hat, wird auch auf andere Kulturgegenstände übertragen und angewendet. Das heißt, die Psychoanalyse hat vielleicht sogar, naja, jetzt nach über 100 Jahren kann man das sagen, mittelfristig vielleicht sogar mehr Wirkung als in der empirischen Psychologie beispielsweise, überall dort entfaltet, wo man interpretiert arbeitet, also Literaturwissenschaft, Kunst, Kulturwissenschaft und auch Philosophie. Darauf kann ich jetzt nicht ausführlich eingehen. Und ich würde sagen, das ist jetzt etwas gewagt und ich hoffe, ich verärgere damit niemanden, vieles von den Arbeiten um Freud herum ist bezogen auf unser Thema, Traum und die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit, auch nicht so schrecklich originell. Das gilt etwa für viele Psychoanalytiker des Freud-Kreises, wie auch für die stärker an das Bewusstsein kompensierende oder auch eher belehrende Funktion des Traumes orientierten Psychoanalysen oder Varianten der Psychoanalyse, zum Beispiel des frühen C.G. Jung. Oder auch für die Traumtheorie des Philosophen Henri Bergson, der übrigens auch relativ früh auf Freud reagiert hat, also aus lebensphilosophischer Perspektive. Dergleichen, also Jung, Bergson, rücke ich eher in den Hintergrund. Da steckt die These drin, die ich jetzt nicht näher am Material begründen kann, dass da nicht so schrecklich viel passiert, bezogen auf das, was wir jetzt schon rausgearbeitet haben und das, was an philosophisch Neuem in Bezug auf die Differenz Traum-Wirklichkeit da vielleicht zu finden wäre. Das ist aber eine Vorentscheidung, die ich hiermit kennzeichne. Und ich weiß nicht, gäbe es jemanden, der ganz furchtbar interessiert an Jung wäre? Gut, also ich weiß nicht. Wenn es da vehementes Interesse gäbe, könnte man das in irgendeiner anderen Form vielleicht mal in der Veranstaltung nachholen, aber jedenfalls nicht hier. Zweite Vorbemerkung. Es wäre unrichtig zu behaupten, dass die beiden theoretisch weiterführenden Problemrichtungen, die ich als die philosophisch Interessanten jetzt hier rausziehe und vorstellen möchte, bei Freud selber vollständige blinde Flecken wären. Er hat sie in seiner Theoriebildung durchaus gesehen und er hat sie auch selbst ein Stück weit reflektiert. Wir müssen also das, worum es in den kommenden Vorlesungen gehen soll, nicht krampfhaft gegen Freud absetzen. Ich werde es aber um der Konturierung willen tun. Man könnte sich auch darauf verständigen, dass man das als Radikalisierungen betrachten kann. Zweifellos sind das Dinge, die sozusagen ohne die Theorie Freuds als Reibefläche so nicht hätten entstehen können. Wenn es Radikalisierungen sind, würde ich aber darauf bestehen, es sind Radikalisierungen, die einen Unterschied machen und die Sicht auf den Traum ernstlich verändern. Also diese beiden methodischen kleinen Warnzeichen, ich lasse was weg und ich werde jetzt die Differenzen zu Freud stärker herausarbeiten und auch die Differenzen bezogen auf das, was ich als Freuds implizite Wirklichkeitstheorie umschrieben habe, in den Mittelpunkt rücken, weil das dann für uns die meisten Aha-Effekte und auch noch weitere Varianten oder Alternativen der Situierung des Traums im Verhältnis zum Wirklichen bietet für uns. So, nach diesen Vorbemerkungen jetzt also der Blick auf den ersten dieser beiden Einwände oder Einwandrichtungen. Die erste Möglichkeit einer, wie mir scheint, konsequenten, aber theoretisch durchaus eben auch folgenschweren Umakzentuierung der freudschen Antworten auf die Frage, was ist der Traum? Dieser Einwand hätte Freud sicherlich ein gutes Stück auf seiner Seite, und das habe ich schon angedeutet, jedenfalls den späten Freud, der nämlich mit den Jahren der Erfahrung in der Analysearbeit sich zunehmend auf ein schwieriges Phänomen zu konzentrieren begann, das ich schon einmal kurz erwähnt habe. Er nennt das die Übertragung oder auch Gegenübertragung. Und dieses Phänomen ist deswegen schwierig, weil es die Beziehungslage zwischen dem Analytiker und dem Patienten betrifft und insofern auf einer etwas anderen Ebene gelegen ist, als das, was wir bisher diskutiert haben. Radikaler als Freud selbst vertrat aber diesen ersten Einwand, den ich meine, noch relativ nah bei Freud, ein französischer Psychoanalytiker namens Jacques Lacan. Und etwas anders motiviert wird diesen selben Einwand dann verfolgen, das sehen wir uns beim nächsten Mal an, die marxistisch geprägte Rezeption und Weiterentwicklung der Freudschen Theorie bei Autoren etwa wie Herbert Marcuse oder Wilhelm Reich. Der erste Einwand, den ich meine, lautet etwa so. Stellen wir uns vor, der manifeste Traum ist erzählt worden. Liegt dann die mittels der Assoziationen des Patienten, der Patientin, entzifferbare latente Bedeutung des Traums wirklich so sicher unter dieser manifesten Bedeutung verborgen, wie das straffe Modell der Traumdeutung es verspricht? Hat der Traum wirklich seine Bedeutung als Traum in sich so aus uns herauskommt? Wird die Bedeutung eines Traumes nicht vielmehr in der Prozedur der Analyse selbst erst erzeugt? Und zwar gar nicht nur durch den Patienten, sondern maßgeblich auch durch den Analytiker, der ja gegen die vorschnellen Einschätzungen der Patienten die Arbeit an den Widerständen der Zensur und der Krankheit anzuleiten hat. Man kann mit anderen Worten bezweifeln, ob der Traum tatsächlich den Charakter einer Pforte zu einem Unbewussten im Inneren des Patienten hat, denn möglicherweise ist der Traum eher so etwas wie der Anlass für das Aushandeln einer frei konstruierten Deutung, die nur einfach sowohl der Analytiker als auch der Patient am Ende vertreten können. Noch zugespitzter gesagt, das Unbewusste, befindet es sich überhaupt im Patienten oder ist es nicht vielmehr eine bloße Hypothese zugunsten eines bestimmten Resultates der Analysearbeit? Wird das Unbewusste also vielleicht bloß, sagen wir mal, zu therapeutisch nützlichen Zwecken produziert? Was Freud zunehmend dämmert, wie gesagt, diese Übertragungsdynamik geht ja auch schon in die Richtung, da die Perspektive zu ändern, hat Lacan in seiner Version der Psychoanalyse von Anfang an betont. Das Entscheidende an der Analyse ist, jenseits ihrer ausgefeilten Theoriebildung, psychischer Apparat etc., die überaus fragile, asymmetrische Beziehung zwischen dem Patienten und dem Arzt, von der die Behandlung im Grunde lebt. Die vom Patienten geforderte Haltung der gleichschwebenden Aufmerksamkeit, das, was die freie Assoziation dann hervorbringt, seine Bereitschaft zu dem in der Analyse geforderten Durcharbeiten der Widerstände, all diese Arrangements machen, wenn man sie als Techniken so beiseite rückt und nicht ernst nimmt, eher unsichtbar, was ja doch eigentlich der Mittelpunkt der Angelegenheit ist, die Grundkonstellation der Behandlung und was auch die Grundkonstellation der Behandlung sein muss, damit sie funktioniert. Sie machen nämlich unsichtbar das aktuelle Sprechen des Patienten. Und zwar die Tatsache, dass dieses Sprechen stets ein Sprechen ist, das Antworten sucht. Der Patient lernt in der Analyse weniger etwas über sich, als dass er lernt, eine bestimmte Haltung einzunehmen und in dieser Haltung Anerkennung zu finden. Es ist eben die Haltung im Prozess einer Suche nach einer Deutung seines Traums, das Ich, Lacan unterscheidet zwischen zwei Ichen, in der französischen Sprache kann man das schön machen, also das Ich, eine bestimmte Form des Ich, moi, nämlich das Ich seiner Symptome und seiner Träume, durch ein distanzierteres, souveräneres Ich, ein Je, zu ersetzen, ein Ich, das entlang der Assoziationsarbeit entdecken kann, dass es möglich ist, seine Widerstände gegen seine allzu selbstverständlichen, stummen, radikal privaten Verhaltensweisen und Erinnerungen, dass es möglich ist, auf diese Widerstände zu verzichten. Also nochmal, dass es möglich ist, auf seine Widerstände gegen seine, das, was ihn sozusagen von innen her privat zu umklammern scheint, zu verzichten. Und anders zu sprechen, von sich selbst oder sich selbst anders zu formulieren. In der Analysearbeit wird aus dieser Perspektive diese Bewegung vom Moi, von dem, was die Träume hat, zum Je, zum Ich, das sprechen kann, das aussprechen kann, was der Traum ist, wird diese Bewegung geleistet. Und es wird ein bestimmter Abstand hergestellt. Eben dieser Abstand, dieser Zugewinn an souveräner Distanz, den das zweite, sozusagen das erfolgreiche Ich, das Je, von dem ersten Ich, von diesem Moi unterscheidet. Ich bin das nur gewesen, um das zu werden, was ich sein kann. Das ist nach Lacan die Grundform der neuen Einsicht, die die Behandlung dem Patienten bieten kann. Ich bin das und das nur gewesen, um das zu werden, was ich sein kann. Der Analytiker aber ist an diesem Prozess, diesem Finden des Je, vor dem Hintergrund eines bloßen Moi, beteiligt. Und zwar in einer sehr wichtigen und schwierigen Funktion, indem er nämlich immer wieder den Widerstand sowohl gegen das oberflächlich Absurde als auch gegen das oberflächlich vermeintlich Harmlose des Traumes initiiert, anstachelt und auch in eigener Person verkörpert. Das heißt, der Analytiker, die Aufgabe des Analytikers ist, in der Kur die Zustimmung zu verweigern. Die Zustimmung zu jeder reibungslosen, bagatellisierenden oder ablenkenden Deutung. Und den Patienten immer wieder hinzulenken auf diese Widerstandszone. Der Analytiker muss den Patienten sozusagen kunstvoll frustrieren. Und er muss auch dessen Aggressionen wecken. Solange, bis man sich gemeinsam zu einer erzählbaren Geschichte durchgerungen hat. In den Worten Lacans, ich zitiere hier mit gleich noch einigen weiteren Zitaten aus einem Vortrag von Lacan, einem relativ frühen und berühmt gewordenen Vortrag, dem sogenannten Rom-Vortrag aus dem Jahr 1953. Der heißt Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse, in langen Versionen. Also, diese Aufgabe der Analytiker muss den Patienten kunstvoll frustrieren, sozusagen. Die beschreibt Lacan folgendermaßen: Die Kunst des Analytikers soll sich darauf richten, die Sicherheit des Subjekts zu durchbrechen und zugleich in der Schwebe zu halten, bis aus ihr die letzten Trugbilder verschwinden. Der Analytiker sucht also keinesfalls verständnisinnig den Zugang zu dieser inneren Realität des Subjekts, um sie mit ihm zu teilen oder dergleichen. Die Traumarbeit hat eher den Charakter einer die Analysearbeit hat eher den Charakter einer Konfrontation. Die Deutungsarbeit setzt dabei ein Machtverhältnis voraus, das dem Analytiker im Zweifel eine Deutungshoheit einräumt. Er kann und muss einseitig auch die Deutungen, die der Patient gern gelten lassen würde, verwerfen. Da wird es jetzt wiederum für unsere Frage nach dem Status des Traumes interessant. Der Traum ist ja eben kein intuitiver Realkontakt zwischen zwei Menschen, der den Prozess einer Traumentzifferung trägt. So hat Lacan das ausgedrückt. Vielmehr zeichnet sich die Arbeit am Traum dadurch aus, dass die manifeste Oberfläche des Traums gerade keine ungeprüfte Realität behalten darf. Der Patient muss vielmehr die wirkliche Bedeutung des Traumes, den konkreten Triebkonflikt, den er auf den Punkt bringt und verdeckt, erst und zwar unter Anleitung lernen. Das heißt jetzt aber, dass in der Analysesituation selbst eine merkwürdige Spielregel eigentlich herrscht. Wenn wir hier diese vielfach gefälschte Angelegenheit namens Traum vor uns haben und sagen würden, es gibt hier, nehmen wir mal die mittlere Linie, das, was ja vermeintlich am unbezweifelbarsten scheint, nämlich diese Oberfläche, ja, der manifeste Trauminhalt, das Erzählte, Irmas Injektion, Sie erinnern sich, also er befindet sich auch am Festgespräch zu ihm und so weiter, dann ist eigentlich der Pakt zwischen Analytiker und Analysant derjenige, dass beide diese Oberfläche nicht für real nehmen dürfen, sondern jeder auf seine Weise sozusagen arbeitet an der Frage, was wären die Latenzen? Entweder so oder vielleicht auch so, die hier eigentlich sozusagen rauspräpariert und rausübersetzt werden müssten. Und natürlich ist das kein symmetrischer Vorgang, das wird nicht demokratisch ausgehandelt zwischen den beiden, sondern es ist klar, wer im Zweifel die hoheitliche Macht hat, sozusagen zu verwerfen. Und es muss auch, also das ist wiederum die Pointe der Analyse, dass diese Arbeit darauf hinausläuft, sozusagen in diese Richtung zu vereindeutigen, was der Traumgedanke, was als Traumgedanke gilt, muss ich jetzt sagen, nicht was er ist, sondern wenn wir das als soziale Szene betrachten, müsste man sagen, was zwischen den beiden dann im Endeffekt als der Traumgedanke gilt. Die äußere Wirklichkeit, die in der Traumarbeit mit der Wirklichkeit des Unbewussten des Patienten kollidiert, gilt es, ebenso unverstellt zu ertragen wie die Wirklichkeit des einsamen Begehrens, das da im Unbewussten schmerzhaft rumort. Beides gilt es, verständlich zusammenzubringen, zugunsten der Abfuhr der eingeklemmten Triebe, das war ja auch das Freudsche Bild gewesen, also das war vor allem das Freudsche Bild gewesen, aber auch gleichsam im Namen dieser neuen, dieser distanzierten und künftig lebbaren, gesunden Wirklichkeit, dieses Je. Das ist die Perspektive, auf die Lacan ankommt. Dass diese Heilung wirklich möglich ist, das ist die Wirklichkeit, auf die der Patient kaum hoffen kann und für die, für ihn, wie auch für den Analytiker selbst, allein der Analytiker steht. Die Kehrseite dieser Macht, die in diesem Deutungsprozess allein dem Analytiker zukommt, ist, dass natürlich auch die Verantwortung allein dem Analytiker zukommt. Was auch für die Analytiker selber, wenn sie denn darüber nachdenken, was sie da tun, natürlich eine ziemlich schwindelerregende Situation ist. Sie sehen, mit dieser modifizierten Sicht der Dinge verlagert Lacan tatsächlich einerseits in Einklang mit Freud, andererseits aber eben durch diese Verschiebung der Optik doch auch wieder in einer spezifischen Differenz das gesamte Innere der Seele hinaus in die Analyse als ein heikles, zukunftsgerichtetes Kommunikations- und Beziehungsprojekt, könnte man sagen. Das Sprechen findet nicht statt, um ein Etwas zu kommunizieren, das objektiv da ist. Zum Beispiel einen objektiv so und nicht anders deutbaren oder einen objektiv so und nicht anders stattgefunden habenden Traum. Das Sprechen dient vielmehr dem Rückweg in eine Wahrheit, mit der der Patient sich erzählbar machen konnte. Auf eine Weise, mit der der Analytiker quasi als Stellvertreter der Gesellschaft, des Realitätsprinzips vielleicht sogar, ebenso wie der Patient leben kann. Die Realität der manifesten Traumszene und die zum Traumgedanken hinführenden Assoziationen der Analyse sind folglich, das war hier der Punkt, sie sind zwar die Gegebenheit, von der die Analyse zunächst mal startet, aber sie sind in der Analyse selber in gewisser Weise in ihrem Wirklichkeitswert und Wahrheitswert suspendiert. Sie sind weder wahr noch falsch. Durch sie geschieht nur so etwas wie eine Geburt der Wahrheit im Sprechen. So hat Lacan das genannt. Diese Wahrheit aber zeugt nicht von einer Triebwirklichkeit oder auch einer objektiven Wirklichkeit der Außenwelt, sondern allein von der aktuellen, hoffnungsvollen, potenziellen neuen Wirklichkeit eines Patienten, der sich von den Mächten seiner Vergangenheit freimacht, indem er mit seinem eigenen Sprechen schließlich eine Wahl trifft. Eine Entscheidung, diese Assoziationsbahnungen aus der Vergangenheit in den Blick zu nehmen, die ihn unter Druck nehmen, unter Druck setzen, die sich in dem Traum als Traumgedanken manifestiert haben und durch Aussprechen zurückzuweisen. Also diese durch Aussprechen so weit auf Distanz zu bringen, dass er sie im Sinne eines Teils seiner selbst zwar natürlich kennen und akzeptieren kann, aber eben durch das Aussprechen, performativ könnte man mit einem philosophischen Ausdruck sagen, auf Distanz setzt. Diese, sagen wir ruhig, diese ethische Wahl und nicht irgendein innerer Befund, ist es nach Lacan dann auch, die der Arzt dem Patienten schließlich bestätigt. Sie sehen, man muss nicht, aber man kann, wenn man den Akzent so setzt, in dem Verständnis dessen, was in so einer Analysesituation passiert, man kann auf eine Ontologie dieses ganzen psychischen Apparats und dergleichen durchaus verzichten. Wenn das praktisch funktioniert, dann kann man sich auch vorstellen, dass diese ganzen inneren Strukturen sozusagen im Modus des als ob eingeführt wurden, als Teil der Spielregeln dieser Redesituation. Und sie dienen eben dazu, dass in einer für beide Seiten glaubwürdigen Weise diese Form von vollem, aber distanzierten Sprechen des Je, das sein Moi in den Blick nehmen kann, geschaffen wird. Das ist nach Lacan, ich habe das eben zitiert, Geburt, das ist ja eine pathetische Vokabel oder Metapher eigentlich auch, dass das ein Ereignischarakter ist, auf den das Drama der Analyse aus seiner Sicht hinausläuft. Also eine Art Wahl, eine Art Entscheidung für, jetzt nicht einfach platt für die Realität dieser Außenwelt. Es geht nicht darum, die innere Realität zu verleugnen, abzuschwören sozusagen, und dann zu sagen, ja, es ist doch eigentlich immer richtig gewesen und das andere war einfach irreal. Da geht es nicht drum, das heilt ja auch nicht. Das ist ja eher der Kompromisscharakter, den zum Beispiel Verdrängungsmechanismen anbieten, also so zu tun, als wenn da nichts wäre oder nichts gewesen wäre oder nicht, dass nicht relevant wäre. Es geht eher um eine Art Dynamik, die, also das könnte man zum Beispiel, würde sich anbieten, Hegels formulieren, die in der Lage ist, das aufzuheben, was hier an Realität herandrängt. Und damit ist natürlich auch die dem Realitätsprinzip genügende neue, sagen wir mal, gesunde Wirklichkeit des Patienten eine, die anders ist als nur einfach diese sozusagen platte und blinde Form von Außenweltlogik, die dieses Drama, dieses Einsame überhaupt nicht kennt. Deutlich ist also, ein Analytiker wie Lacan bezieht die heilsame Wirkung der Kur weniger auf eine Triebabfuhr im Inneren des seelischen Apparates und stärker auf das, was drinnen und draußen geschieht, auf die Wirklichkeitsmacht des Sprechens nämlich. Gelingt es uns, die Spuren unseres Traumes bis zu den Wurzeln zurückzuverfolgen und diese mit dem Analytiker als Zeugen und auch für den Analytiker zur Sprache zu bringen, so entscheiden wir uns gegen die Krankheit und für die Seite der symbolisch mitteilbaren Realität, als eine, die wir aber ein Stück weit auch neu erfinden, in eigenem Namen sozusagen. Und wir haben hier wieder eine Welt der gemeinsamen Einsicht, die sozial kompatibel ist, also erprobterweise sozial kompatibel, sofern wir sie mit dem Analytiker teilen. Welches wäre aber nun der eigentümliche Status des Traums, wenn wir diese Perspektivenverlagerung mitmachen? Er hat den Charakter einer unentschiedenen, einer halben, einer virtuellen Wahrheit, könnte man sagen. In der Ausnahmesituation der Analyse darf er als potenziell wahr gelten, diese Traumoberfläche, aber unter dem Arbeitsvorzeichen, dass es nun an die Deutung zu gehen hat und damit der Text des Traumgedankens hinter dieser Oberfläche zu suchen wäre. Und der Text ist strittig sozusagen. Der Traum darf also in der Ausnahmesituation der Analyse als potenziell wahr gelten, während er ansonsten eine isolierte, imaginäre Erfahrung bliebe, in der wir unendlich vereinzelt sind und verlassen Und in der Neurose werden wir an der ungebrochenen Macht einer solchen isolierten Erfahrung krank. Gelingt umgekehrt die Deutung eines Traumes, so wird streng genommen nicht mehr als anstelle von etwas Unsagbarem eine sagbare, anerkannte Wahrheit geschaffen. Die der Realität der anderen, der Realität, von der Kranke abgetrennt war, nicht mehr wirklich widerspricht. Jetzt habe ich zwischen Wahrheit und Realität unterschieden. Es geht nicht nur einfach sozusagen um eine logische Einigung, sondern es geht um die Erfahrung, dass diese Wahrheit real anerkannt wird. Also die Realität, auf die sich der Heilungseffekt der Kur bezieht, ist dieser Anerkennungsprozess. Nicht das, was es ist, von dem da der Traumgedanke denkt, sozusagen, oder was der Traumgedanke da denkt. Durch diesen Anerkennungsprozess verliert beispielsweise das untergründig rumorende Trauma des Patienten seinen gespenstischen Charakter. Es wird in gewissem Sinne wirklich, aber wirklich in dem Sinne, dass es im Gelingensfall nun eine durch das Normale abgedeckte und nicht als Unsagbarkeit noch weiter belastende Form erhält, dieses vormals gespenstische Geschehen. Mit dieser prozessorientierten Sicht der Analyse verschiebt sich sachte, aber erkennbar das gesamte freudsche Modellbild von der Seele. Der psychische Apparat befindet sich nun nicht unbedingt im Subjekt. Er könnte eigentlich nur eine pragmatische Fiktion sein. Teil eben jenes ganz besonderen Arrangements zwischen Patient und Analytiker. Auch das Unbewusste erscheint nun eher wie eine Sprachregelung, um über Dinge reden zu können, die, ich habe jetzt vorhin gesagt, radikal vereinzelt, radikal einsam sind, nicht mitteilbar sind. Das Unbewusste wäre auch aus dieser Sicht nicht unbedingt tief drin, diese düstere Instanz, die so ein Quasi-Ort im Inneren sein müsste. Es wäre vielmehr die Macht, die mir hier und jetzt im Bewusstsein und im Blick auf meine Zukunft in Gestalt unwillkürlicher Zwänge, denen ich folge, und zwar Zwänge, die auch mein Sprechen können betreffen, im Wege steht. Etwa so hat Lacan es auch formuliert. Ich zitiere, auch aus diesem Rom-Vortrag, eine Definition sozusagen des Unbewussten, die doch eben auch wiederum Freud gegenüber die Gewichte verlagert. Das Unbewusste ist Teil des konkreten Diskurses, als eines Überindividuellen, der dem Subjekt bei der Wiederherstellung der Kontinuität seines bewussten Diskurses nicht zur Verfügung steht. Sie merken, also da ist diese ganze Innenraummetaphorik, irgendwas innen drin, weg. Das Unbewusste ist Teil eines Diskurses, eines überindividuellen Diskurses, ein Teil aber, der dem Subjekt bei der Wiederherstellung der Kontinuität seines bewussten Diskurses nicht zur Verfügung steht. Weiter, Zitat, das Unbewusste ist das Kapitel meiner Geschichte, das weiß geblieben ist oder besetzt gehalten wird von einer Lüge. Es ist das zensierte Kapitel. Doch seine Wahrheit kann wiedergefunden werden. Zumeist steht sie schon anderswo geschrieben. Etwa auf Denkmälern. Das ist mein Leib. Das heißt, der hysterische Kern der Neurose, in dem das hysterische Symptom eine sprachliche Struktur aufweist und sich wie eine Inschrift entziffern lässt. Das ist jetzt eine ungewohnte Formulierung. Denkmäler, das heißt, das ist mein Leib, etwa der hysterische Kern der Neurose, das hysterische Symptom, das eine sprachliche Struktur aufweist nach Lacan und sich wie eine Inschrift entziffern lässt. Das, also eine solche Entzifferungspraxis wäre die Traumdeutung. Das wäre Lacans Angebot, das, was wir das Unbewusste nennen, sozusagen in den sprachlichen Prozess hineinzuverlagern, der sich auf Erinnerungsspuren im Leib beziehen kann, aber im Prinzip seine Pointe darin hat, dass das Subjekt bestimmte Dinge zur Wiederherstellung seiner eigenen, sozusagen erzählbaren Kontinuität nicht zur Verfügung hat und diese zur Verfügung sich verfügbar macht im Zuge der analytischen Prozedur. Eine weitere, also wenn man diese Metapher vom zensierten Kapitel oder vom weiß gebliebenen Kapitel verwendet, eine weitere Zone, wo sich sowas, was sozusagen, wo es unterschwellig anderswo schon geschrieben stünde, auffinden ließe, wäre nach Lacan die Erinnerung an die Kindheit. Ja. Außerdem, also da könnte ich jetzt auch noch viel mehr zitieren, ist relativ kompliziert. Ich vereinfache den Lacan jetzt sehr stark im Blick auf das, was uns unter der Perspektive Traumdeutung wahrscheinlich am spannendsten erscheinen wird zunächst mal. Deswegen erläutere ich jetzt nicht alles, was in diesem etwas schwierigen Zitat noch, was zu dem noch gesagt werden könnte. Also wen es interessiert, dieser Rom-Vortrag ist in den Schriften 1, glaube ich, enthalten. Das haben wir, glaube ich, auch hier in der Bibliothek. Also da könnte bei Bedarf Näheres nachgelesen werden. Außerdem Sprach- und Lebensstil, der mir zu eigen ist, in den Legenden und auch Traditionen, nach denen ich mich richte, schließlich in der Art, wie ich mir das Unbewusste in der Behandlung auf gelungene Weise zu eigen mache, in all diesen Momenten ist für Lacan das Entscheidende, an der diese Differenzlinie zwischen bewusst und unbewusst und auch diese Realitätskonflikte sich austragen, letztlich von sprachlicher Struktur und wird auch nur bewegt, verändert durch dieses Sprechen im Modus des Je, also durch dieses distanznehmende Sprechen. Sie sehen, wie wörtlich man Freuds Aussage nehmen kann, der Traum habe seinen Sinn als Akt im Rahmen einer Lebensgeschichte, die durch die Arbeit an der eigenen Vergangenheit an die Stelle des Es, das Ich, treten lässt. Vielleicht ist der Traum insgesamt sogar nur ein Erzählakt. Also jedenfalls alles, was in der Deutung passiert. Freud hat einmal eine berühmte Kurzformel geprägt, wo es war, soll ich werden. Lacan treibt dieses noch ein wenig weiter voran. Zitat: Wir lernen, das Subjekt, sein Unbewusstes, als seine Geschichte zu erkennen. Das heißt, wir helfen ihm, die geschichtliche Aktualisierung der Tatsachen zu vollenden, die im Laufe seines Lebens eine bestimmte Anzahl von Wendepunkten bestimmt haben. Das Unbewusste, das hatte ich eben schon deutlich gemacht, ist nach Lacan etwas Sprachliches. Es ist der Diskurs des Anderen, das Stück Diskurs oder die Stücke, die mir jeweils noch fehlen, bevor ich auch das, was mir als ohnmächtigem, isoliertem Ich, moi, lediglich widerfahren ist, ohne dass ich es irgendwie kontrollieren konnte, als Teil der Normalität aller begreifen lässt und begreifbar macht, sodass ich mich als ich, je, einschließlich dieser Erfahrung anerkennen kann und anerkannt weiß durch die anderen. Diese Perspektive ergibt anstelle irgendeiner inneren Wirklichkeit der Triebe, auch das ist ein interessanter Aspekt, einen strikt an das Gehörtwerden durch den anderen, an die soziale Mitteilbarkeit und an die Anerkennung geknüpften Wirklichkeitsbegriff. Auch da fällt ein Stück dieser naturalistischen Anmutungen, die an diesem Modell des psychischen Apparats hin, weg. Noch einmal Lacan. Das Subjekt reicht weiter als das, was der Einzelne subjektiv empfindet, nämlich genauso weit wie die Wahrheit, die es erreichen kann und die vielleicht aus seinem Mund kommt. Und, müsste man hinzufügen, als Wahrheit für die anderen problemlos real im Sinne dessen anerkannt werden kann und mit der er sich anerkannt erfährt. Es geht also um das Sagen, das Aussprechen unter der Bedingung, dass stellvertretend für die Wirklichkeit aller einer, der Arzt, zuhört und anerkennt. Also nicht einfach nur verstehen zuhört, sondern gleichsam als Verfechter der Widerstände gegen die Version des Patienten und als Projektionsfläche des Konflikts so lange, bis die Arbeit geleistet ist, die den Patienten vom Moi zum Je bringt. Der Traum wäre nicht Ort des Einblicks in eine seelische Tiefe, er wäre dafür aber ein für die Aktualität des Gesprächs an den Grenzen zweier Realitäten entscheidendes Vehikel, zugunsten einer dritten Realität, könnte man sagen, die in diesem kleinen Binnenraum dieser Zweierkonstellation entsteht und das transzendiert, was hier ungeschlichtet gegeneinander stellt. Der Traum wäre ein Etwas zwischen unwirklicher Aktualität und einer möglichen gesunden Wirklichkeit von morgen. Ein Versprachlichungsanlass, ein Etwas, das die Unwirklichkeit eines verkapselten, als mächtig und zwingend erlebten, von den Worten abgetrennten Leidens exemplarisch besprechbar macht. Mit Lacan würde die Antwort auf den von mir vorhin in den Mittelpunkt gerückten ersten Einwand, der über Freud hinausführt, also lauten: Die Bedeutung des Traums, überhaupt das Unbewusste, auf das hin man den Traum befragen kann, die befindet sich mitten unter uns. Die Bedeutungen des Traums werden tatsächlich aktuell in der Interaktion zwischen Patient und Analytiker produziert. Beziehungsweise wir gefährden nichts, wenn wir uns das so vorstellen. Wenn man so will, ist das Unbewusste dann also lediglich die Hypothese, die einer komplizierten Prozedur dient, in der ein Mensch über das, was ihn unaussprechlich gepackt hält, mit einem anderen Menschen, der sich keinesfalls einfach mit dem Leiden solidarisch erklärt, sondern sozusagen dagegen halten muss, in einer Weise zu sprechen lernt, die beide überzeugt und die der Analytiker als Vertreter der Realität und als derjenige, der die hundertprozentige Kontrolle über die Situation hat, verantworten kann. Die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit schrumpft damit zu einer hauchfeinen, letztlich ethisch-praktischen Linie zusammen, die die vielen nicht überzeugenden Deutungen von der letztlich überzeugenden Deutung eines Traums unterscheidet. Es ist diejenige Linie, an der sich künftige, mögliche soziale Realität aushandelt, beziehungsweise aus Sicht des Mediziners, der ja interveniert, therapeutisch interveniert, ist der Traum, die Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit, diejenige Linie, an der sich soziale Realität aushandelbar machen lässt. Soweit für heute. Auf einem ersten Pfad, der uns über Freud hinaus von Freud wegführt, kommen wir von der Psychoanalyse als einem innerpsychischen Drama, bildlich gesprochen, zur Psychoanalyse als einer sozialen Konstellation, einem Beziehungsdrama, einem Wechselspiel des Versagens und Rückgewinnens von sozialer Anerkennung. Es handelt sich um eine von komplizierten und ungleichen Machtbeziehungen durchzogene Situation. Auf Seiten des Patienten ist da die Not, der um die Zustimmung werbende Versuch, wie auch die um die Zustimmung werbende Verweigerung, gegen die Zwänge der Krankheit mit voller Stimme, das heißt distanziert, von dem Grauen, das den Patienten gepackt hat, zu sprechen. Auf der Seite des Arztes ist da die unbedingte Forderung, etwas im Sinne einer lebensgeschichtlich vertretbaren, realen Wahrheit ganz herauszubringen und frei zu sagen. Auf Seiten des Arztes gibt es da freilich auch eine Form der Weigerung, die dazu gehört, nämlich die Weigerung zu paktieren, mit der Krankheit zu paktieren sozusagen, oder die Weigerung, derjenige zu sein, um dessen Willen der Patient die entscheidenden Schritte tut. Im Zentrum dieses Dramas steht damit, das ist auch das, was Lacan explizit in den Mittelpunkt rückt, das Problem der Freiheit. Es handelt sich um ein Machtverhältnis, aber es handelt sich auch um Macht, die dazu da ist, dass Freiheit neu entsteht. Der paradoxe Kampf um die Aufrechterhaltung einer für den Patienten bedrohlichen und riskanten, weil ganz und gar abhängigen Gesprächssituation mit dem Ziel der Gewinnung gleichwohl eines vorher unbekannten Freiheitsspielraums für ein Ich, diesen Je, das irgendwann den Sprung getan haben wird gegenüber diesem Fremden, dem Arzt, der stets auf der unangenehmen Seite seines Traums insistiert, dennoch in eigenem Namen zu sprechen. Sie sehen, mit der Lacanschen Deutung rückt die Praxis der Psychoanalyse plötzlich in ein nicht nur aktuelles, und kommunikatives und soziales und so weiter, sondern in ein gegenwartsträchtiges und potenziell politisches Feld. Man kann die psychoanalytische Behandlung lesen als eine Institution zur Integration des Vereinzelten in eine sprachlich teilbare und insofern normale Welt. Aus Sicht des Patienten ist der Rückweg in die Gesellschaft ein Weg zu sich selbst, als normalem Sprecher, der sich auch als normal selbst verstehen kann. Insofern keine bedrohlichen sozusagen Residuen oder Kavernen in seiner eigenen Erfahrung zu finden braucht. Aus seiner Sicht lautet die Frage, also aus Lacans Sicht lautet die Frage, beziehungsweise hat die Frage im Nachhinein betrachtet gelautet, im Nachhinein jetzt bezogen auf eine konkrete Analyse, mit welcher Form von Sprechen in erster Person Singular, je, muss ich mich identifizieren lernen, um diesen Rückweg tatsächlich als einen, der sich mir eröffnet, zu spüren. Also das war die Perspektive des Patienten im Grunde. Mit welcher Form von Sprechen in erster Person Singular muss ich mich identifizieren lernen, um diesen Rückweg tatsächlich als einen, der sich mir eröffnet, zu spüren? Aus Sicht des Arztes und der Gesellschaft lautet die Frage etwas anders. Welche Normalität muten wir eigentlich dem Patienten durch dieses, eine bestimmte Art des Redens, glaubenmachende Therapiearrangement zu? Ist die Macht, die der Analytiker anwendet, eigentlich gerechtfertigt? Er tut ja nichts anderes, als aktuell eine Normalität an die Stelle einer Nicht-Normalität zu setzen, und durchaus mit einer gewissen Form von Zwang. Und die einzige Begründung dafür, dass er dies tut, ist, dass die Normalität, die er anbietet, eine der Mitteilbarkeit ist und die Nicht-Normalität eine ist, die zur Einsamkeit verurteilt. Was wäre, könnte man jetzt als Gedanken anschließen, wenn nun aber etwas an der Gesellschaft falsch wäre, in der das kranke Individuum so allein mit seiner unaussprechlichen anderen, allein vielleicht durch seine Träume verbürgten Realität dastünde? Kann die Analyse wirklich einfach so verantwortet werden als pure Sozialisation des Nicht-Sozialisierten und in ihrer ganzen Machtförmigkeit? Bei dieser Frage geht es nächstes Mal weiter. Sie sehen, dass diese Blickwendung, die mit Lacan beschrieben werden kann, durchaus auch noch weitere Fragen lostritt, die die Psychoanalyse in ihrem Herzen sozusagen treffen muss. Kurz zur Zusammenfassung, die gewohnten paar Punkte. Erstens. In seinem frühen Werk Die Traumdeutung platziert Freud das manifeste Traumbild wie eine Art Schwellenphänomen zwischen einerseits die Realität des archaischen, im Zweifel krankmachenden Begehrens, die Realität eines Unbewussten im Modell dieses psychischen Apparats, und andererseits die Realität der Erfordernisse der Außenwelt, im Modell des psychischen Apparats, die Realität der vorbewussten Zensur beziehungsweise des Realitätsprinzips, dieser Unmöglichkeitsstruktur, die durch die Zensur verkörpert und dem Individuum aufoktroyiert wird. Der manifeste Traum schwebt vor seiner Deutung wie vermittelnd zwischen diesen beiden Instanzen. Insofern steht der Traum für die freudsche Traumwissenschaft nicht einfach, wie etwa für die antike Traumkunde Artemidors, für eine andere Wirklichkeit. Sagen wir mal, die andere Wirklichkeit der Kinder, die andere Wirklichkeit der Neurotiker oder dergleichen. Sondern er ist vor seiner Deutung noch ein unklarer Text, der auf eine innere Wirklichkeit verweist. Nach seiner Deutung aber liegt die wirkliche, und das heißt die medizinisch objektive Bedeutung des Traums offen, die auf gewisse Weise die kranke, wie auch die naive Außenansicht des Traumbildes in aufgeklärter Form, naja, einerseits erübrigt, andererseits auch wieder aufgehen lässt in der Rationalität der Deutung. Zweitens, für das 20. Jahrhundert ist Freuds Traumtheorie an Wirkung unüberboten geblieben. Also ich meine das jetzt deskriptiv, nicht qualitativ, sondern in gewisser Weise ist das die wirkmächtigste Traumtheorie, die wir im 20. Jahrhundert wahrscheinlich haben. Dasselbe gilt auch für seine Theorie einer Wirklichkeit des Ichs, so gefasst als Kompromissbildung zwischen den kollidierenden Realitäten des Begehrens einerseits, der Außenwelt andererseits. Gleichwohl gibt es zwei interessante und philosophisch ertragreiche Richtungen der Kritik dieses freudschen Ansatzes. Beide nehmen Freuds Denken vom Traum und von der Wirklichkeit zwar auf, radikalisieren es aber und arbeiten es erkennbar um. Drittens, nur von der ersten dieser Kritikrichtungen und Neuakzentuierung war bis jetzt die Rede. Diese erste Richtung setzt an beim Problem der Deutung und betrachtet diese Deutung nicht länger als Objektivierungsprozess, quasi medizinischer, vielleicht sogar fast physiologischer Art, oder als eine Art objektive Hermeneutik oder dergleichen, obwohl objektive Hermeneutik hat in der Sozialwissenschaft auch ein ganz anderes, also das ziehe ich mal zurück, das ist ein missverständlicher Ausdruck. Also, sagen wir mal, nicht länger als Objektivierungsprozess, sondern diese erste Kritikrichtung zielt auf das Problem der Deutung als eine soziale und auf Heilung hin angelegte Prozedur und eine im Wesentlichen sprachliche Prozedur. Nach Jacques Lacan zielt die Psychoanalyse nicht auf das innere So-Sein, ein quasi organisches, ominöses, unbewusstes des Menschen, sondern auf die Aktualität einer in einem existenziellen Sinne sprachlichen und ethischen Situation, in der sozusagen pragmatisch so etwas wie eine unbewusste Dimension steckt, sofern da etwas ist, was nicht zur Verfügung steht. Das Reden vom Traum hat eine Schlüsselstellung inne, in einem machtvollen Ringen um das volle Sprechen des Patienten, an dem der Analytiker wie der Patient auf unterschiedliche Weise strategisch beteiligt sind. Und das im Gelingensfall mit einem neuen, freien Ich-Sagen und Ich-Erfahren-Können des Patienten endet. Dessen Pointe diese Distanz ist, die zwischen je und moi, diesem bloßen sozusagen widerfahrenes moi, entsteht. Viertens. Das Verhältnis der Psychoanalyse zur Differenz von Traum und Wirklichkeit rückt aus Lacans prozessbezogener Beziehungssicht der Therapiesituation in ein neues Licht. Der Arzt entdeckt eben nicht gleichsam unterhalb des manifesten Traumbildes die innere, quasi physische, physiologische, energetische, wie auch immer psychische Wirklichkeit des Subjekts, sondern er arbeitet auf Zukunft hin. Er verweigert die Akzeptanz der Traumerzählungsassoziationen des Patienten, bis dieser sich mit einer neuen und normaleren, weil eben selbstdistanzierteren und daher teilbaren Sprecherposition identifiziert. Eine Rollenübernahme ist die Pointe der Sache und nicht der Einblick in irgendeine Innerlichkeit. Was Freud noch für möglich gehalten hatte, ein chemisches oder neurologisches Modell als Basiserklärung der unbewussten Vorgänge anzunehmen, das hatte ich jetzt nicht so vertieft, aber Freud hat jedenfalls in dieser frühen Phase diesen Apparat durchaus auch immer mal wieder versucht, in energetischen, chemischen, neurologische Konzepte zu integrieren. Ein solches Modell als Basiserklärung der unbewussten Vorgänge ist mit der kommunikations- und anerkennungstheoretischen Perspektive, naja, bei Lacan gibt es auch so mal was, aber sagen wir mal, mit dem Typ von Ansatz, für den Lacan stehen kann, mehr oder weniger vom Tisch. Dafür muss nun die ganze Psychoanalyse und auch die Traumdeutung nur mehr als eine Art Überredung zur Normalität, eine Durchsetzung von Wirklichkeitsmacht erscheinen. Die Analogie mit der quasi chirurgischen ärztlichen Eingriff, Sie erinnern sich, bei Freud gab es da so Analogien, das Verkapselte, das quasi erreicht, also durch diese Erinnerungsketten hin, die Spuren, denen folgend erreicht werden muss, um es dann zu öffnen, sodass diese Abfuhr und die Öffnung einer Eiterbeule oder dergleichen, dass das also gelingt. Diese ganzen Analogien passen nicht mehr. Umso mehr stellt sich aus der neuen Perspektive, also dieser Perspektive der Überredung zur Normalität, in diesem Anerkennungsspiel, das dem gemeinsamen Sprechen oder eben auch kontroversen Sprechen zugrunde liegt, umso mehr muss man aus dieser neuen Perspektive freilich die Frage stellen, wie sich die Psychoanalyse als Praxis selbst dann wiederum zum Beispiel politisch verantworten will. Soweit für heute, beim nächsten Mal geht es da weiter.